Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer App für den Mac aus dem Mac App Store. Es gibt eine Kalender-App, die unter iOS sowohl auf iPhone als auch auf iPad für mich zum absoluten Must-Have gehört, obwohl man da ja wie bekannterweise die Standardanwendungen gar nicht ändern kann. Und die Rede ist von Fantastical bzw. Fantastical 2, einer Kalender-App, die ist einfach schöner, schneller als die Apple-eigene Kalender-App. Und womit sie ja auch bekannt wurde, war, man kann halt irgendwie eintragen, Termin bei Dr. Budde um 14.30 Uhr am so und so vielten. Oder was auch immer, essen gehen mit bla bla bla xxx am so und so vielten, um so und so viel Uhr. Daraus, das klappt zu 99% gut errechnet oder zeigt dann Fantastical gleich den gewünschten Kalendertermin an. Es gibt für iOS von Fantastical auch ein sehr schönes Widget für die Mitteilungszentrale. Man mag von den Widgets halten, was man will, aber das schlägt da auch das Apple-eigene Kalender-Widget auch unter iOS definitiv. Nun gab es auch Fantastical für den Mac und bis jetzt war das in der Menübar oben ein kleines Icon und wenn man darauf ging, ein kleiner Mini-Kalender, wo man aber auch neue Termine eintragen konnte und so. Jetzt kam vor einiger Zeit Fantastical 2 raus. Fantastical 2 für den Mac. Ich habe dafür einen Promo-Code bekommen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gekauft hätte ich mir das Teil nicht. Das schon mal vorneweg. Kommen wir zu den Daten. Fantastical 2 für den Mac. Um genau zu sein, Fantastical 2 Kalender und Erinnerungen. Den Link findet ihr für den Mac App Store findet ihr natürlich wie immer im Kapitel. Im Podcatcher eurer Wahl, beziehungsweise auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Kostet 39,99, liegt schon in der Version 2.0.3 und ist 11,1 Megabyte groß. Ich lese einmal vor aus der Beschreibung, weil ich muss sagen, ich benutze ihn wohl nur sehr basic, einen Kalender-Power-User bin ich nicht. Exklusiv für OS X Yosemite entworfen, enthält Fantastical 2 mächtige Features wie eine unglaublich intuitive Parser-Engine, ein großes Kalenderfenster mit Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht, ein Mini-Fenster für schnellen Zugriff, Unterstützung für iCloud, Erinnerungen, Zeitzonen, Unterstützung und vieles, vieles mehr. Was ist neu in Fantastical 2? Schönes, komplett überarbeitetes Design, exklusiv für OS X Yosemite. Großes Kalenderfenster mit Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansichten. OS X Yosemite heute Widget. Aktionen, Erweiterung und Freigabeerweiterung. Handoff-Unterstützung zwischen Fantastical 2 für Mac, Fantastical 2 für iPhone und Fantastical 2 für iPad. Kalendergruppen. Schalten Sie schnell mehrere Kalender mit einem einfachen Klick oder wenn Sie an einem Ort angekommen oder ihn verlassen an oder aus. Ist wahrscheinlich Firmenambiente praktisch, wenn zum Beispiel die Kollegen einem ihre Kalender freigeben oder sonst was, wenn ich das richtig verstehe, das Prinzip der Kalendergruppen. Es werden jetzt Karten für Ihre Orte angezeigt. Verbesserte Unterstützung für iCloud-Erinnerungen mit einer separaten Erinnerungsliste und Unterstützung für ortsbasierte Erinnerungen. Mehrere Parser-Verbesserungen, einschließlich verbesserte Unterstützung für sich wiederholende Ereignisse und Erinnerungen. Die Möglichkeit, Erinnerungen hinzuzufügen, beispielsweise Meeting um 3, Erinnerung eine Stunde. Zeitzonen und viele weitere Verbesserungen. Zeitzonenunterstützung, einschließliche Unterstützung für fließende Zeitzone, dunkles und helles Design und wie oben eben schon vorgelesen und vieles, vieles mehr. wie ich eben sagte, das erste Fantastical für den Mac war oben nur in der Menübar zu finden. Jetzt habt ihr im Prinzip eine vollständige Kalender-App, nämlich wenn ihr das im Dock habt, könnt ihr das zum Beispiel öffnen und dann seht ihr ja den die Kalenderansicht oben, den Monat, die Tage, da unter im Prinzip wie so die Agenda, was passiert an welchem Tag, und rechts zum Beispiel in der Monatsansicht nochmal den ganzen Monat oder in der Jahresansicht. Ihr könnt durch die Monate hoppeln, ihr könnt auf heute zurückgehen, ihr könnt natürlich zwischen Kalendergruppen einstellen, alle Kalender anzeigen oder Kalender verwalten. Wenn ihr einen neuen Eintrag machen wollt, klickt ihr entweder im großen Kalenderfenster auf Plus oder es gibt auch in der Menübar noch das Kalenderfenster, was auch das Datum anzeigt. Dort geht ihr rauf und dann seht ihr auch die Übersicht, Monatsübersicht mit Agenda, und wenn ihr dann heute zum Beispiel einen Termin hinzufügen wollt, ja, dann macht ihr einfach einen Doppelklick auf den Tag, ganz einfach, und dann könnt ihr irgendwas schreiben oder halt eine Erinnerung, und ihr könnt auch einstellen, ob Erinnerung ja, nein, in welchem Kalender, wann es beginnt, ob es ganztägig sein soll, ja, nein, vielleicht wiederholen, Erinnerungen, Teilnehmer hinzufügen, URL hinzufügen und Notizen hinzufügen, wie man das so kennt. Was für mich ein kleiner Nachteil, aber was erst ein bisschen komisch war, wenn man, also ihr müsst Fantastical 2 gewissermaßen offen haben, das seht ihr an diesem kleinen, also das Fenster muss nicht sichtbar sein, aber an diesem kleinen schwarzen Punkt im Dock unter dem Icon. Sonst ist auch in der Menübar der Mini-Kalender nicht da. Jedenfalls habe ich keinen anderen Weg gefunden. Vielleicht spinne ich auch, und wenn ich spinne, dann doch bitte kurzer Kommentar, wie man das vielleicht auch anders machen kann. Wenn das aber offen ist, zeigt auch das Icon unten im Dock das aktuelle Datum an, also den Wochentag. Ja, das, wie gesagt, es funktioniert auch auf meinem MacBook wunderbar, auf meinem älteren MacBook Late 2008. Und es ist definitiv, also die App sieht definitiv schöner aus als die Apple-eigene Kalender-App, jedenfalls in meinen Augen. Allerdings muss man sich halt vor Augen halten, Fantastical 2 kostet eben, wie erwähnt, 39,99. Und wenn man jetzt nicht gerade ein Hardcore-Kalender-Nutzer ist, auch wenn das jetzt ein wenig doof klingt vielleicht, dann finde ich, hat Fantastical 2 nicht wirklich was es, warum man diesen Preis ausgeben sollte. Dann kommt man auch wunderbar zurecht mit der Apple-eigenen Kalender-App zum Beispiel oder online mit iCloud-Kalender oder was auch immer. Anders sieht es unter iOS aus, darum geht es aber nicht. Unter iOS empfehle ich natürlich Fantastical 2. Besehen, aber einfach so. Auf Mac, wie erwähnt, sieht es anders aus. Vielleicht eine begrenzte Download-Empfehlung meinerseits für Fantastical 2, Kalender und Erinnerungen für den Mac. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatalk, gplus.eu/oneappatalk oder eine @mention an twitter.com/oneappatalk.